Ort in Prado del Rey. Hörspiel nach der gleichnamigen Erzählung von Manuel Vázquez Montalbán aus dem Spanischen von Bernhard Straub. Madrid. Das erste Mal wieder in dieser Stadt, seit dem Mord im Zentralkomitee. Taxi! Pepe Carvalho wusste nicht mehr, wie lange das her war. Nach Prado del Rey, bitte. Zum Fernsehen? Zum Fernsehen. In Prado del Rey war ein Mord geschehen. Und man hatte Carvalho aus Barcelona zu Hilfe geholt. Wissen Sie, wie man Prado del Rey jetzt nennt nach dieser Geschichte? Keine Ahnung. TV Hosenschlitz. Ein kleiner Strauß Veilchen hat er bei der Leiche im Hosenschlitz gesteckt. Manche Leute haben wirklich Fantasie. Wenig später betrat Carvalho das Büro des Generaldirektors der unabhängigen Anstalt für Rundfunk und Fernsehen, Don Wenceslao Villarino. Also man hat mir so viel von Ihnen erzählt, dass ich sagen könnte, ich wisse gründlich über Sie Bescheid. Duzen wir uns doch, Pepe. Unter Landsleuten. Von Villarino wurde behauptet, er sei gegen Mutlosigkeit gefeit und deshalb von der sozialistischen Regierung auf seinen Posten berufen worden. Zwei alte Republikaner erkennen sich doch überall, nicht wahr? Ich bin kein Antifrankist der letzten Stunde. Ich bin ein alter Republikaner und ein treuer Diener unserer gekrönten Demokratie. Aber Villarino war nicht darauf vorbereitet gewesen, dass man ihm einen seiner bewährtesten Regisseure auf dem Gelände der Fernsehanstalt umbrachte, mit einem Strauß Veilchen im Hosenschlitz. Kennst du meine Theorie über den Mord? Also, ich behaupte, dass es in diesem Fall Beweggründe politischer, sozioökonomischer und soziokultureller Natur gibt. Arturo Araquistein, der zu später Stunde gern noch Details der Dekorationen für den nächsten Tag nachprüfte, war von einer Kulisse erschlagen worden. Aber die Veilchen sprachen gegen einen Unfall. Also der Mord ist für meine Begriffe Teil einer Verschwörung mit dem Ziel, die öffentliche Anstalt zu diskreditieren. Ich traue nichts und niemandem mehr. Und deshalb habe ich mich an dich gewandt. Ich möchte nicht, dass die offiziellen Ermittlungen einen Hasen aufstöbern, der mir nicht in den Kram passt und, naja, schon gar nicht in einem Moment, der nicht ungeeigneter sein könnte als jetzt. Carvalho gelang es, der diskursiven Umzingelung Villarinos zu entkommen und wurde an seinen stellvertretenden Stellvertreter namens Cifuentes verwiesen, der ihm für die Zeit seines Aufenthalts hilfreich zur Seite stehen sollte und unerschütterlich alle Fragen beantwortete. Araquistein ging ganz und gar in seinem Beruf auf. Von zu Hause zur Arbeit, von der Arbeit nach Hause. Gelegentlich fuhr er nach Cercedilla zu einem Sägewerk, um mit der Axt Baumstämme durchzuhacken. Ein alter baskischer Sport. Araquistein war sehr, sehr baskisch. Es ginge ihm um das Volk, sagte er. Die Basken seien ein eigenes Volk, eine eigene Kultur. Als die Polizei ihn dann auf Kontakte zur ETA überprüfte, nahm er das als persönliche Beleidigung. Nicht einmal die Zeit dürfe man totschlagen, meinte er. Als ob man das könnte. Die stirbt doch von ganz alleine. Das Verbrechen könnte berufliche Gründe haben. Cifuentes gab eine kurze Zusammenfassung aller möglichen Feinde eines Film- und Fernsehregisseurs. Von den Schauspielern bis zu den Drehbuchautoren. Tatsächlich hat auch die Polizei drei Schriftsteller zum Verhör gebeten, deren Werke Araquistein verfilmt hat. Zwei von ihnen schieden aus, da sie ein einwandfreies Alibi hatten. Wer kein Alibi hat, ist Sanchez Bolin. Er gab an, bis in die frühen Morgenstunden zu Hause mit der Zubereitung eines äußerst komplizierten Rezepts beschäftigt gewesen zu sein. Hätte er denn Gründe gehabt, über Araquistein verärgert zu sein? Ja, ganz besonders. Mit Sanchez Bolins Romanen war Araquistein entschieden nach eigenem Belieben verfahren. Aber der Protest des Schriftstellers konnte die unerbittliche Produktionsmaschinerie nicht anhalten. Die Polizei hat Sanchez Bolin die Auflage gemacht, seinen Wohnsitz in Madrid für die Dauer der Ermittlungen nicht zu verlassen. Das heißt also, es gibt 5000 mögliche Mörder und noch einen. Für die Schlussfolgerungen bin ich nicht zuständig. Carvalho empfand eine gewisse Ratlosigkeit, als Cifuentes ihn durch die Haupthalle von Prado del Rey zum Ausgang begleitete. Entschuldigung, Sie kennen mich nicht. Mein Name ist David Santedrian. Es war ein Rothaariger mit plattgedrückter Nase und vielen Sommersprossen. Eigentlich sollte ich Regieassistent bei Araquistein werden. Ich habe ihn lange und gut gekannt. Für Sie ist es wichtig, mit dem Fußvolk dieses Hauses hier zu sprechen, nicht mit denen da. Ich verabschiede mich dann erstmal. Wo finde ich Sie, wenn ich Sie brauche? In meinem Büro. Ich habe eine lange Sitzung vor mir. Die kann bis morgen dauern. Ist kein schlechter Kerl, aber politisch geworden. Hat noch nie was Rechtes zustande gebracht und jetzt ist er politisch geworden. Nein, ich bringe Sie mit Leuten zusammen, die hier arbeiten, aber an der Basis. Am besten, wir treffen uns nach dem Abendessen. Dann zeige ich Ihnen ein bisschen Madrid by Night und Sie werden sehen. Sie sind doch sicher im Perez untergebracht. Ich hole Sie ab. Mein Wagen musste in die Reparatur. Gehen wir doch zu Fuß, ja? Es ist nicht sehr weit. Kennen Sie das neue Nachtleben von Madrid? Das alte schon kaum. Oh, hier ist die Hauptstadt von Europa. Wie die Insider sagen, in New York arbeiten und in Madrid feiern. Oder umgekehrt. Wie ich hörte, sind Sie Katalane. Von Geburt Galizien. Ja, aber Sie leben in Barcelona. Ja. Tot und gestorben. Ein Freund, der oft hin muss, sagt immer wieder, Mensch, da ist in Valladolid mehr am Laufen als in Barcelona. Santi Drian zeigte eine Mappe, die er unter dem Arm trug. Hier, da drin finden Sie den Schlüssel zu dem Fall. Später zeige ich es Ihnen. Glauben Sie mir, ich war ein enger Freund von Arturo. Sollte sein Regieassistent werden, aber Intrigen. Wissen Sie, mein Freund, in mir haben Sie einen alten Kämpfer gegen Franco-Vorsicht. So einer ist heute nicht mehr gern gesehen, glauben Sie mir. Es ist den Leuten peinlich und weckt ihr schlechtes Gewissen. Das Lokal hieß Mala Entraña, was so viel bedeutet wie Gefühlskälte, und war seit ein paar Wochen in. In und out, das geht wie rasend. Bewegung, immer in Bewegung. Die Movida von Madrid kennt keine Grenzen. Das Beautiful People liebt es so. Was meinen Sie mit Beautiful People? Wo kommen Sie eigentlich her? Ach na klar, aus Barcelona. Da ist man offenbar hinter dem Mond. Beautiful People, so nennt man die sozialistische Schickeria. Sehen Sie sich an, was man trinkt. Perrier aus kleinen Flaschen. Ja, seit Neuestem trinkt man nichts anderes mehr. Santi Drian steuerte auf einen Tisch zu, an dem zwei Paare und Graf Dracula sich unterhielten. Hier haben Sie vier Leute vom Fernsehen. Fußvolk von Prado del Rey. Und der da ist der Sinanthropus Pekinensis, Leadsänger einer erfolgreichen neuen Rockgruppe. Der Sinanthropus war ein junger Mann in Trauerkleidung, mit aufgemaltem Bärtchen und rot und schwarz als Dracula geschminkt. Und wer ist dein Freund, Holofernes? Ich heiße David, merkt ihr das? Auch aus der Bibel. Also was soll's, Holofernes? Halt dein Maul oder du kriegst eine gescheuert. Das hier ist der Schnüffler aus Barcelona, der rausfinden will, wer den Basken umgebracht hat. Ah, ein Katalane. Er stammt aus Galizien. Ah, Galizien. Glauben Sie mir, Señor Carvalho, in Prado del Rey gibt es viel böses Blut. Und bei den Zuständen? Man nimmt einfach die professionellen Fähigkeiten der Mitarbeiter im eigenen Haus nicht zur Kenntnis und holt sich lieber andere Leute von draußen. Erst mit Villarino wurde Araquistein der Star von Prado del Rey. Mich würde es nicht wundern, wenn ein Feind Villarinos der Täter wäre. Du sollst doch deinen Maul halten, du Rotzbank. Nein, hören Sie nicht auf ihn. Hier in dieser Mappe finden Sie alles. Ich habe genau beschrieben, wie die Sache sich abgespielt hat, in Form eines Drehbuchs. Sie werden es noch lesen. Wichtig ist jetzt zu hören, was das Fußvolk zu sagen hat. Carvalho wartete gespannt, aber keiner von ihnen sagte ein einziges Wort. Sie tranken schlückchenweise ihr Perrier und sahen sich die Szene wie im Theater an. Schaut mal, Chiqui Venegas. Carvalho nutzte den Auftritt von Nummer 3 der Sozialisten mit großem Anhang, um zu verschwinden und Sanchez Polin anzurufen, den er von einem Aufenthalt in einer Abmagerungsklinik herkannte. Kommen Sie, wann Sie wollen. Ich bin die ganze Nacht beschäftigt. Aber kommen Sie nicht später als 8 Uhr morgens. Als Carvalho an den Tisch zurückkam, waren die anderen schon im Aufbruch. So ein müder Laden. Wo können wir denn in Ruhe noch ein bisschen miteinander reden? Sie müssen unbedingt mein Manuskript kennenlernen und was Inma Ihnen alles erzählen kann. Inma, wie wär's? Gehen wir auf den Schluck zu dir? Wenn's sein muss. Ist doch überhaupt die Idee. Ich habe nur einen scheiß Whisky und eine Stinklaune. Also abgemacht. Draußen verabschiedeten die drei sich von den anderen. Santi Drian und Graf Dracula umarmten sich innig und küssten sich gegenseitig auf die Wange. Ciao, Alter. Ciao, Kleiner. Schöne Grüße an deine Mutter, wenn du sie siehst. Die wird sich bedanken. Carvalho, Santi Drian und Inma nahmen ein Taxi. Ja, der Sinanthropus ist mein Sohn. Seine Mutter und ich haben uns auf der Filmhochschule kennengelernt, damals in den 60er Jahren. Und dabei ist dann der rausgekommen. Es gibt wirklich Schlimmere. Es ist alles nur Fassade, nichts dahinter, wenn es drauf ankommt. Offen gestanden habe ich mich nur wenig um ihn kümmern können. Erst der Kampf gegen das Franco-Regime, dann der Kampf gegen dieses Gesindel, das sich überall breit macht. Seine Mutter hatte den Mut und die Kraft, ihn allein durchzubringen. Ganz tief innen werde ich dieses Versagen immer mit mir rumschleppen. Jetzt lass uns doch bloß in Frieden mit deiner Vatertour. Sehen Sie, Señor Carvalho, dieses Mädchen ist äußerst begabt und kann glänzend schreiben. Aber in Prado del Rey, da findest du entweder Gnade, dann bist du der Star, bekommst Aufträge und machst dir einen Namen. Findest du keine Gnade, dann stirbst du langsam vor Selbstekel als Gehaltsempfänger. Ja, so ist es doch, oder? Es ist ein Nest für Schmarotzer. Bei Inma sah es aus, als sei die Wohnung durchsucht worden. Macht euch bequem, wo ihr das Passende findet. Inma ließ die beiden allein, um den Whisky zu holen. Wie wär's mit einem flotten Dreier? Sie ist scharf auf solche Nummern. Inmar kam mit einer großen Flasche und drei frisch gespülten Gläsern, die noch tropften. Ihr guckt, als wolltet ihr mich vergewaltigen. Aber, meine Kleine. Ja. Schenkt euch ein. Ich will mal sehen, ob ich in der Küche noch was zu essen finde. Mir knurrt der Magen. Der Whisky schmeckte wie marokkanischer Dattelschnaps. Santidrian nahm seine Mappe und reichte sich Cavallo. Da haben Sie ein fix und fertiges Drehbuch mit dem Titel Mord in Prado del Rey und meine Theorie über den Fall. Ich bin mir sicher, Sie werden Ihr Vergnügen beim Lesen haben. Also, wenn es Ihnen gefällt, Sie sehen Villarino sicherlich in diesen Tagen häufiger und würden mir einen großen Gefallen tun, ganz beiläufig im Gespräch mein Drehbuch zu erwähnen und wie verdammt gut Sie es fänden. Villarino gibt besonders viel auf Meinungen von Leuten außerhalb des Hauses. Inmar kam mit einem Teller zurück, auf dem ein paar verhärmte Stücke Auberginen in Essig lagen, und bedachte Santidrian mit einem gereizten, wütenden Blick. Du hast zu deinem galizischen Freund gesagt, ihr könntet mich bumsen. Stimmt's oder nicht? Er redet doch nicht wie ein LKW-Fahrer. Aber da wir nun schon mal so nett zusammen sind... Weiberschänder. Jetzt wird sie zickig. Das Duett ging schnell in Hysterie und Ohrfeigen über und Cavallo machte, dass er fortkam. Erst im Taxi fiel ihm ein, dass er die Mappe vergessen hatte. Sanchez Bulin bewohnte ein schäbiges kleines Haus in einem sich selbst überlassenen Garten. Immer hereinspaziert, kommen Sie. Er hatte sich in einen zu engen Schlafrock gewickelt und eine Schürze umgebunden. Ich bin noch in der Küche beschäftigt, aber das braucht uns nicht zu stören. Cavallo kam ein komplexes Fluidum entgegen, in dem der Duft von Trüffel und Geflügelleber dominierte. Sie kochen noch um 4 Uhr früh? Ich mache ein Orgie de la Belle Aurore. Das ist die vorletzte meiner selbstgestellten Prüfungsaufgaben. Eine verrückte Pastete. Ich bin wegen der Geschichte mit Arakistain gekommen. Ja, klaro. In der Nacht, als er umgebracht wurde, war ich gerade an meinem zweiten Oreiller. Der Polizei wollte diese Tatsache einfach nicht in den Kopf. Wie auch, wenn man sich von Brötchen mit Thun in Mayonnaise ernährt. Am liebsten würden sie mir das Verbrechen anhängen. Sie behaupten, ich hätte es aus Erbitterung getan, wegen des Mordes an meinen Geschichten, den Arakistain beging. War es denn so schlimm? Ja, nein. Mit dem, was ich geschrieben habe, hatte das, was Arakistain machte, praktisch gar nichts mehr zu tun. Ihn interessierte nur, dass ich einen Namen hatte. Meine Bücher nahm er als Rohstoff, um in seinen Obsessionen schwelgen zu können. In der ganzen Geschichte der audiovisuellen Medien hat man noch nie mehr Titten aus weniger Anlass gesehen, als in den Filmen Arakistains nach meinen Büchern. Der Blätterteigsarg mit seinen fleischigen Innereien wurde mit einem Blätterteigdeckel verschlossen, in der Mitte eine blätterteigverzierte Öffnung für den Dampf gemacht und die Oberfläche mit Eigelb bestrichen. Jetzt kommt das Ganze bei mittlerer Hitze gut 2 Stunden in den Ofen. Wenn die Pastete abgekühlt ist, brauche ich nur noch in der Mitte ein Gelee von Wild hineinzugießen. Danach muss sie mindestens 1 Tag ruhen. Das Schönste ist dann das Anschneiden. Um auf Arakistain zurückzukommen. Ich will Ihnen mal was sagen. Der Schlüssel zu diesem Mord liegt in den Werken dieses Verrückten. Sie sollten die Geduld aufbringen und sich alles vorführen lassen, was er gedreht hat. Ich würde es tun, wenn ich daran interessiert wäre, den Mörder zu finden. Aber das hat mich noch nie interessiert. Auch in meinen Romanen nicht. Der Leser will es wissen, na schön. Mich interessiert auch nicht, ob die Polizei es herausbekommt. Die sollte lieber Morde verhindern, als hinterher Affekttäter ausfindig zu machen. Meinen Sie, dass es sich bei Arakistain um Mord im Affekt handelt? Klaro. Und hat mit dem Medium zu tun. Er ist ja nicht irgendwo und irgendwie erschlagen worden, sondern von einer Kulisse in einer Dekoration des Films, an dem er drehte. Morgens kurz vor 9 kam Cavallo in seinem Hotel an und sah sich an der Rezeption im Halbschlaf 2 verschwommenen Gestalten gegenüber, die scheinbar Polizeibeamte darstellten und etwas ganz Dringendes von ihm wollten. Ich will nur noch ins Bett. Wir fordern Sie ein letztes Mal auf, uns unverzüglich zur Generaldirektion zu begleiten. Was für eine Generaldirektion? Es war ein Riesengebäude voller schlecht gelaunter Polizisten. Schlecht gelaunt war auch der Hauptinspektor, der Cavallo durch seinen extremen Langschädel und Brillengläser für schwer Kurzsichtige beeindruckte. Gerade Sie hier auftauchen zu sehen, danach habe ich mich direkt gesehnt. Schon seit längerem oder ist es eine spontane Regung? Cavallo wurde schlagartig wach, als der Langschädel ihm ein frisches Foto unter die Nase hielt, auf dem David Santidrian zu sehen war, mit offenem Mund und glasigen Augen. Kennen Sie den Mann? Er ist tot. Ob Sie ihn kennen? Muss ich? Er musste. Er erzählte von Santidrians Vorschlag, ihn mit Leuten von der Basis zusammenzubringen, von Madrid by Night, von Santidrians Mappe mit dem Drehbuch, die er vergessen und wie er sich zu fortgeschrittener Stunde von ihm getrennt hatte. Wo haben Sie ihn verlassen? Wo haben Sie ihn gefunden? Wenn Sie hier den Galizier rauslassen, das kann ich genauso gut. Das musste mir eines Tages passieren. Sie halten Informationen zurück. Wir fuhren zu der Wohnung eines flotten weiblichen Single und tranken marokkanischen Whisky. Ich ging und er blieb da. Name und Adresse der betreffenden Person. Ich achte bei Frauen nicht immer auf Namen. Sie werden doch wenigstens wissen, wo Sie waren. Ich kenne mich in Madrid nicht aus und ließ mich einfach mitnehmen. Und als Sie gingen? Nahm ich gleich ein Taxi. Und fuhren zum Hotel. Ich machte noch einen Besuch bei meinem Lieblingsschriftsteller. Mal sehen, ob wir denselben haben. Sanchez Bulin. Der fehlte uns gerade noch. Wo ist die Mappe? Welche Mappe? Die bewusste Mappe. David Santidrian gab Ihnen die Mappe oder wollte es. Sie ließen sie in der Wohnung von Immaculada Cuadrado Sansisibar liegen. Er lief Ihnen sofort mit der Mappe nach. Immaculada Cuadrado Sansisibar, technische Hilfskraft bei Producciones Especiales von Prado del Rey, ging, laut ihrer Aussage, da Santidrian nicht wiederkam, nach einer Weile hinterher, um zu sehen, was los war. Sie fand ihn vor der Haustür mit eingeschlagenem Schädel und ohne die Mappe. Suchen Sie einen verschlafenen Taxifahrer, der dort heute früh um 4 vorbeikam, und ich habe mein Alibi. Santidrian wurde unmittelbar vor dem Haus erschlagen. Man muss ihm aufgelauert haben. So. Und nun hören Sie zu, Carvalho. Sie sind ohne Sondergenehmigung nicht befugt zur Aufklärung von Kapitalverbrechen. Es war Amtsmissbrauch von Signor Vizarino, Sie überhaupt zu engagieren. Der Fall Araquistain kompliziert sich, also stecken Sie Ihre Nase nicht in Dinge, die Sie nichts angehen. Was hat der Fall Araquistain mit dem Mord an Santidrian zu tun? Ich sage es noch einmal. Versuchen Sie nicht, etwas auf eigene Faust zu unternehmen. Und halten Sie sich zu unserer Verfügung. Carvalho sehnte sich nach dem Schlaf, den man ihm geraubt hatte, nach einem Bett, in das er sich fallen lassen konnte, um lange und traumlos zu schlafen. Doch an der Rezeption des Hotels erwartete ihn Cifuentes. Na, endlich! Vilarinho musste Himmel und Hölle in Bewegung setzen, damit man sie nicht länger da hielt. Als ich sie mit Santidrian allein ließ, hatte ich gleich ein Ruhefrieden. Er war kein angenehmer Zeitgenosse. Welche Verbindung könnte es zwischen dem Mord an ihm und dem an Araquistain gegeben haben? Wer weiß. Santidrian hatte einmal in untergeordneter Funktion bei einer Regie von Araquistain mitgemacht. Aha. Als dann die Serie von Sanchez Bulin zur Debatte stand, setzte er alle Hebel in Bewegung, um selber die Regie zu bekommen. Aber man entschied sich für Araquistain. Zwischen den beiden kam es zu einer lautstarken Auseinandersetzung. Erst gingen sie sich danach aus dem Weg, aber bei dem letzten Film von Araquistain hat Santidrian es doch mit seiner Hartnäckigkeit geschafft, wieder assistieren zu dürfen. Und? Araquistain wollte endlich seine Ruhe haben und sagte Ja und Amen dazu. Die beiden sprachen kein Wort miteinander. Aber Santidrian war bei den Dreharbeiten immer dabei. Was sagt Vilarinho zu dieser neuen Situation? In einem Artikel auf der Titelseite von El País wird über seine mögliche Entlassung spekuliert. Ach, im Ernst? Man hat schon größere Überraschungen erlebt. Ja. Rom zahlt nicht für Treue, würde Vilarinho sagen. Ich muss mich jetzt erst einmal ausschlafen. Und dann will ich mir alles ansehen, was Araquistain gedreht hat. Haben Sie sich aber einiges vorgenommen. Carvalho sackte mit offenen Augen in einen plötzlichen Schlaf wie in ein öliges Meer, bis ihn ein unerträgliches Geräusch wieder an die Oberfläche brachte. Wie spät ist es? Ich weiß, Sie haben sich erst vor einer knappen Stunde hingelegt. Aber die Ereignisse spitzen sich zu. Ein Staatsstreich. Quasi. Sie müssen sich schnellstens die Filme ansehen. Vilarinhos Sessel ist am Wackeln. Und Ihr Auftrag beruht auf einer sehr persönlichen Entscheidung des Generaldirektors. Wer zahlt denn? Er persönlich oder die Anstalt? Die Anstalt selbstverständlich. Nur die Höhe des Honorars hängt sehr davon ab, ob Vilarinho noch im Amt ist oder nicht. Schon überredet. Carvalho hielt sich an die Maxime, Schlaf sei mehr eine Frage von Qualität als von Quantität. Nach einer Dusche rasierte er sich und die Nebel der Müdigkeit begannen zu weichen. Vor dem Hotel erwartete ihn ein Dienstwagen mit Cifuentes. Die Vorführung der Filme findet in einem Privatstudio statt. Das ist billiger und praktischer als bei uns. Bis man da einen Raum gefunden hat. Und noch dazu die Technik. Wir nehmen zuerst die 3 Serien nach Romanvorlagen, in chronologischer Reihenfolge. Das sind exakt 14 Stunden ohne Unterbrechung. Ich brauche meine Pause zum Essen. Will er sonst irgendwas hierher bringen? Irgendwas schon gar nicht. Welches ist das beste Restaurant in dieser Gegend? Das Jockey. Dann besorgen Sie die Karte vom Jockey. Ich bin einverstanden, hier zu essen, aber ich wähle mir mein Menü aus. Ihr Wunsch ist mir Befehl. Ein Kellner vom Jockey kam mit der Karte und Cavallo stellte sich sein Menü zusammen. Die Lauchpastete und die Brioche mit Gänseleber und Ochsenmark. Dazu den roten Valbuena 82. Zum Dessert Himbeertorte und zum Kaffee eine schöne Fin de Bourgogne und eine Lusitania Pertigas. Oh Gott. Die nächste Serie begann. Sie hieß Picador im Schatten und handelte von einem andalusischen Picador mit baskischem Einschlag, der langsam verrückt wird. Sie unterbrachen, als Cavallos Menü gebracht wurde. Aragistain hat sich bei dieser Serie große Mühe gegeben, die literarischen Metaphern in die entsprechenden filmischen Metaphern umzusetzen. Cavallo ließ sich die Lauchpastete schmecken. Sonst hätte er schließlich noch sprechende Brüste auf die Leinwand gebracht. Ach, Busen haben es ihm sichtlich angetan. Brüste wurden zu einer Obsession bei ihm. Cavallo genoss seine Gänseleberbrioche mit Ochsenmark. Wie bringen Sie das bloß alles runter? Cavallo lächelte und trank einen Schluck Valbuena. Ich gehe schnell einen Kaffee trinken. Und vergessen Sie nicht, irgendwas zu essen. Mir dreht sich der Magen um. Im zweiten und dritten Teil häuften sich die Brüste. Und als zu guter Letzt der durchgedrehte Picador den vergeblichen Versuch unternimmt, den Stier zu erwürgen und beim Töten stirbt, erheben sich die Frauen in den vordersten Reihen und entblößen den Oberkörper. Ihn interessierten nicht die Frauen, sondern nur die Bilder, die er von ihnen machte. Und wenn sich bei ihm etwas anstaute, fuhr er nach Cercedilla und hackte Baumstämme durch. Also weiter mit der Serie von Sanchez Bolin. Noch nie hat Aragistain so viele Baumstämme durchgehackt wie bei der Arbeit an den 8 Folgen von Sanchez Bolin. Ganze Wälder muss er abgeholzt haben. Cavallo hatte von Film zu Film immer stärker den Eindruck von lustlos und routiniert gemachten Arbeiten, ohne Beziehung zur Handlung und zu den Personen. Mit dem einzigen Zweck, durch kinematografische Ästhetik und wunderschöne Außenaufnahmen das hohe Budget zu rechtfertigen, das die Produktion verschlungen hatte. Was hat das alles mit den Texten von Sanchez Bolin zu tun? Kaum etwas. Die Namen der Personen. Das ist bei einem Regisseur von seinen Fähigkeiten eigentlich die Regel. Hielten Sie Aragistains Begabung für außergewöhnlich? Aragistain hatte eine animalische Beziehung zum Kino. Film war seine Wirklichkeit, sein ganzes Wesen. Das merkt man sofort, wenn man sieht, wie ein Regisseur sich am Drehort bewegt. Und dann kommt das dabei heraus. Er kriegte sehr seltsame Anwandlungen damals. Ich meine, es hing mit einer jungen Darstellerin zusammen, die bei der Serie mitmachte. Da sind ihm ein paar Sicherungen durchgebrannt. Wieso? Ich denke, untadeliges Familienleben, ausgeglichener Charakter, ab und zu Holzhacken. Das ist doch der Witz. Alles nur heiße Luft. Und die ließ er mit der Axt ab. Aber sehen Sie sich erst mal das Mädchen an. Ein mürrisches Mädchen von primitiver Schönheit heiratet einen reichen Ganoven. Auf der Hochzeit taucht ein früherer Verehrer von ihr auf und es kommt zu einem verworrenen Mord an dem Neuvermählten. Was dunkel und tragisch à la Lorca begann, verwandelt sich in eine Farce und endet wie eine Gesellschaftskomödie der ärgsten Imitation von Lubitsch. Die junge Witwe unternimmt mit dem mutmaßlichen Mörder einen Fluchtversuch, doch zum Schluss wird auch sie umgebracht und liegt da, nackt und tot. Die nackte Tote, der nackte Körper der Toten, die nackten Brüste der Toten. Die Brüste und wieder die Brüste. Eigensinnig klein, aber voll und gekrönt von einer schönen, breitrandigen Brustwarze. Einfach unglaublich. Cavallo brachte aus der Fassung, dass Aragistain sich scheute, die Schlusssequenz mit der Toten und Nackten, sozusagen ihr unausweichliches Schicksal vorausnehmend, in insgesamt 8 Variationen im Laufe seines Films von einer Stunde immer wieder aufzuführen. Worum ging es eigentlich bei Sanchez Bolin? Um das Thema Padre Padrone. Da wird das Mädchen noch gleich zu Anfang mit ihrem Bräutigam umgebracht, von dessen Vater. Eine omnipotente Vaterfigur. Lieber tötet er den eigenen Sohn, als zu akzeptieren, dass dieser nicht dem vorgefertigten Bild entspricht, das er sich von ihm gemacht hatte. Bei Aragistain wurde aus der Geschichte ein Exkurs über die nackten Brüste eines jungen Mädchens. Ach, das würde ich mir noch gefallen lassen. Tun Sie doch nicht so naiv, Sie Fuentes. Was Aragistain da gemacht hat, das ist die systematische Entblößung der körperlichen Nacktheit eines weiblichen Wesens. Wer war denn das Mädchen? Keine Schauspielerin. Das war ihre erste Rolle in einem Film und hinterher war sie wieder verschwunden. Ich glaube, Santidrian hat sie hier angeschleppt. So eine Halbkriminelle aus einem dieser elenden Vorstadtquartiere. Der Typ von Darsteller wie ihn Saura und Aragorn gern einsetzen. Und zwischen ihr und Arakistein, da war nichts? Nicht, dass ich wüsste. Und das wüsste ich. Es war schon nach Mitternacht, als das letzte Bild des letzten Aktes der letzten Folge erlösend über die Leinwand flimmerte. Nun reicht's aber auch. Haben Sie etwas von Villarinho gehört? Die neueste Information war, alles beim Alten. Alles beim Alten. Gut. Sagen Sie, Cifuentes, kann man irgendwie herausbekommen, wer und wo dieses Mädchen ist? Ich meine, die Darstellerin der Braut in der Ganovenhochzeit. Die Honorarabteilung hat sicher eine Adresse. Aber vor morgen früh ist da keiner. Zu viel verlorene Zeit. Die Einzige, die uns weiterhelfen könnte, wäre Inma. Sie war bei dem Film Produktionsassistentin. Zu ihren Aufgaben gehörte die Betreuung des Mädchens. Ob ich Inma zu Hause erreichen kann? Jetzt nicht. Nach Hause kommt sie nie vor 5 Uhr morgens. Und jetzt? Jetzt hockt sie irgendwo in einer der 5000 Kneipen von Madrid. Egal, ich mache mich auf die Suche. Darf ich mich anschließen? Ein bisschen Bewegung kann nach diesem stundenlangen Sitzen nur gut tun. Vielleicht haben wir ja Glück. Sie hatten kein Glück. Nichts kam dabei heraus, als der von Mal zu Mal in zunehmendem Maß frustrierende Besuch von Nachtlokalen jeglicher Spezies. Von Cafeterias, Pubs, Diskotheken, Bars und was es sonst noch gab. Nur zu Beginn der Sucherei waren sie einmal auf eine flüchtige Spur in Mars getroffen. Sie muss schon einiges getrunken haben, bevor sie herkam. Sie machte damit weiter. Linsen mit Chorizo hat sie bestellt, aber überhaupt nichts gegessen. Nur getrunken, das hat sie. Nach 3 Stunden konnten Carvalho und Cifuentes nicht mehr vor Enttäuschung und Müdigkeit. Sie beschlossen aufzugeben, aber machten noch einen allerletzten Versuch und fanden zum zweiten Mal eine Spur. Da, an dem Tisch gleich neben der Bar hat sie gesessen. Bis vor 1,5 Stunden ungefähr. Sie war reichlich betrunken, besser gesagt stinkbesoffen. Sie wollte mir irgendeine Geschichte erklären. Von der Unmöglichkeit der Liebe und von einem Hurensohn, dem man letzte Nacht den Schädel eingeschlagen hätte. Aber sie brachte das alles wohl nicht mehr richtig auf die Reihe. Brachte ja nicht einmal mehr zusammenhängende Sätze zustande. Sie gehörte nach Hause und ins Bett. Aber mit ihr war nicht zu reden. Und dann brach sie mit einem Mal ganz fürchterlich in Tränen aus, stand auf und ging. Vorher sagte sie zu mir noch ganz laut und sehr artikuliert. Warte mal. Ja, alte Elefanten, sagte sie, verstecken sich an einem heimlichen Ort, um zu weinen und zu sterben. Und weg war sie. Muss schon was Ernstes vorgefallen sein, um Inma auf solche Sachen zu bringen. Wo sie hin wollte, hat sie nicht gesagt. Nein, nichts. Vielleicht nach Hause? Nicht vor 5. Gar nichts hat sie mir gesagt nach diesem Spruch mit den Elefanten. Was meint sie eigentlich damit? Dass sie sich zum Sterben und zum Weinen ein Versteck suchen? Das weiß ich. Rückkehr zu den Anfängen. Der verborgene Ursprung. Keine Ahnung. Ich kann nicht mehr. Nicht einschlafen, Cifuentes. Mir fallen die Augen zu. Villarinho verliert sonst noch seinen Posten. Von mir aus soll er doch. Verdammte Scheiße, warum ist mir das nicht eher eingefallen? Das könnte es sein. Machen Sie zu, Carvalho. Los, schnell! Cifuentes hatte schon ein Taxi angehalten, als Carvalho ihm nachgestürzt kam. Auf dem schnellsten Weg zum Santa Margarita, bitte. Santa Margarita? Ja, der Pub. Den werden Sie doch kennen. In welcher Gegend soll der denn sein? Cifuentes sah sich genötigt, mit hilfreichen Hinweisen dem Taxifahrer das Gedächtnis aufzufrischen, bis diesem langsam und dunkel die Erinnerung wiederkam. Ach ja, ja, stimmt. Ja, stimmt. Da sehen Sie es selber, jetzt Carvalho. Jetzt weiß ich, der Pub. Das ist Madrid. Santa Margarita. Vor ein paar Jahren noch der Treff der ganzen Creme von Prominenz aus Politik und allen Medien. Und heute muss ich dem Taxifahrer erst lang und breit erklären, ja, was, wie Sie? Und wo das ist. Und Sie meinen, da könnte Inma sein? Ja. Moment, glauben Sie? Ja, es könnte sein. Ja, warum fahren Sie denn nicht endlich los? Ob das überhaupt noch heute existiert? Ja, wieso? Ach, was weiß ich. Da fahren Sie hin, dann werden wir es sehen. Der Pub Santa Margarita existierte noch. Die Stühle standen schon auf den Tischen und nur das Licht an der Bar brannte. Der letzte Kellner polierte die letzten Gläser und hoffte, dass der letzte Gast bald gehen würde. In der dunkelsten Ecke hockte Inma vor einem hohen, randvollen Glas und starrte es an. Das ist so ein scheiß Galizia. Was will denn dieser scheiß Galizia schon wieder von mir? Inma, nur hör mir mal bitte einen Augenblick richtig zu. Es ist wirklich wichtig. Für wem? Du erinnerst dich doch an das Mädchen in der Serie Sanchez Bolin. Die in der Folge mit der Ganovenhochzeit die Rolle der Braut hatte. Ja, und? Ich muss unbedingt mit ihr reden. Es geht mich das an, was du unbedingt musst. Wer Santi Diriana auf dem Gewissen hat, der hat auch Arakistein totgeschlagen. Bingo! Ich sage nur Bingo! Dir dampfen ja schon die Hirnlappen, Galizia. Inma, bitte sei lieb und hilf uns. Es hängt so viel davon ab, den Mörder möglichst schnell zu finden. Ich kann den Galizia nicht leiden. Mein Vater war Asturier und der sagte, immer alles Übel kommt vom Westen und da sitzt ihr, scheiß Galizia. Alles Übel kommt aus dem Westen, sagen die Basken auch. Und westlich von ihnen sitzt ihr, Asturier. Das ist eine scheiß Lüge. Von Aragistain habe ich nie so einen Quatsch gehört und der war schließlich Baske. Scheiß Galizia will nur uns Asturier beleidigen. Das ist doch gar nicht wahr, Inmar. Er will uns nur helfen, die beiden Verbrechen aufzuklären. Dann wird die Polizei dich auch nicht mehr belästigen. Polizei kann mich mal. Denk daran, was für Villarino auf dem Spiel steht. Der ist doch genauso tot wie David und Arturo. Bei dem Vornamen des baskischen Regisseurs brach Inmar in Tränen aus und ließ den Kopf auf die marmorne Tischplatte fallen. Cifuentes versuchte, die weinende Frau zu trösten und seine Hand streichelte ihr struppiges und verschwitztes Haar. Komm, Kleines, hilf uns doch. Scheiß Galizia, soll nicht sehen, wie meine. Das ist ja gut. Sag uns, wie wir das Mädchen finden. Weiß ich nicht. Ja, dann sag, was du weißt. Sie war so unsicher und so verängstigt, die Arme. Erst wusste sie nicht, wohin mit sich, und dann packte Arakis. Stein. Wer weiß, was für Geier, und er hörte nicht auf, sie zu quälen. Wo könnte sie jetzt wohl sein? Weiß ich doch nicht. Weißt du, wo sie wohnt? Sie hatte keine feste Wohnung. Wie seid ihr auf sie gekommen? Irgendjemand hat sie mitgebracht. Wer weiß ich nicht. Arakis Time war auf der Suche nach einem neuen Gesicht. Wildes, unverbrauchtes Mädchen, stellte er sich vor. Ja, und eines Tages wurde sie zu ein paar anderen zusammen angeschleppt und kaum hat Arturo sie gesehen, da brannte was bei ihm durch. Hat nicht Santidrian sie mitgebracht? Das glaube ich nicht. Aber irgendwas hatte er damit zu tun, ich weiß nicht mehr was. Schaffte Arturo es, sie zu erobern? Erobern? Eine Frau ist kein Angriffsziel. Ach so, so war das doch nicht gemeint, das weißt du. Jetzt hast du wieder den Vergewaltigerblick. Ihr Männer seid Frauenschänder, alle miteinander. Dass ich keiner bin, habe ich gestern Nacht doch bewiesen. Bewiesen? Als du Santidrian so nanntest, bin ich gegangen. Da bist du also schwul. Entweder Frauenschänder oder Schwule. Das seid ihr Männer. Arakistain auch? Baske. Das sagt alles. Cello hatte etwas, das ihn zum Wahnsinn trieb. Cello? Ja, genau. Cello Estrella. So hieß er. Komm hin, Mann. Wir bringen dich jetzt nach Hause, ja? Vielleicht fällt dir ja noch etwas ein. Wir wollen mich doch nur vergewaltigen. Nein, Inmar, wir doch nicht. Wir beide sind doch stockschwul. Pfui, was für eine Welt. In ihrer Wohnung lud Inmar dann trotz allem die beiden noch zu einem Schluck von ihrem marokkanischen Dattelwhisky ein. Sie wissen genau, was sie tun. Die Elefanten. Sie suchen sich ein tiefes Versteck. Das Weinen und das Sterben sind so obszön, weil sie so ziemlich zum Intimsten gehören, was man hat. Sie verstecken sich aus Scham. Carvalho träumte offenen Auges seinen Traum von einem Riesenbett voll Decken und voll Kissen, wo alles gerade frisch bezogen war. Und Cifuentes schlief in einem tiefen, festen Schlaf. Ich hatte mich ja auf der Stelle total verknallt in Arakistain. Aber der hatte ja nur Augen für Frauen, wenn er sie vor der Kamera hatte oder sie als Material für seinen Film verwenden konnte. Licht und Schatten. Da war Arturo in seinem Element. Bei Cello war das nicht ganz so. So, ich gebe mir jetzt einen Ruck. Ich muss schnellstens ins Bett. Aufwachen, Cifuentes. Galizia, willst du nicht mehr wissen, wer damals Cello angeschleppt hat? Ist es dir eingefallen? Es war nicht Santidrian. Er hat zwar hinterher immer so getan, als ob, aber tatsächlich war es sein Sohn. Der Sinanthropus. Aha. Cello ist nämlich die Schwester von Madonna aus seiner Band. Wo wohnt der Sinanthropus? Woher soll ich das wissen? Weiß der es vielleicht? Der weiß sowas immer. Aufwachen, Cifuentes, Sie werden gebraucht. Was ist denn? Was gibt's denn, Carvalho? Was wichtig ist? Ich brauche die Adresse vom Sinanthropus. Ach, kann ich nicht helfen. Ich hab nur die alte Nummer von Santirian. Die Ex-Frau wohnt da noch. Und dann her damit. Ach, die Mutter. Vielleicht weiß die Mutter. Keine Mutter weiß, wo ihr Sohn ist. Ja, aber Sie können doch die Frau... Wie heißt die nochmal? Um diese Zeit kriege ich aus dem Bett. Der Sinanthropus, den Cavallo an diesem frühen Morgen aus dem Bett holte, war nicht Graf Dracula, sondern ein zarter und schüchterner Junge von 20, der immer noch durch Kinderaugen voll kritischer Verblüffung ins Leben sah und dem die Tränen kamen, als Cavallo seinen Vater erwähnte. Sein ganzes Leben lang hat er sich so aufgeführt. Schaumschlägereien. Aber bei jeder Gelegenheit, die sich bot, ist er den Leuten in den Arsch gekrochen. Erreicht hat er damit nie etwas. Eure Beziehung war nicht gerade ungetrübt. Er macht es einem nicht immer sehr leicht. Aber wenn wir uns sahen, habe ich mich jedes Mal sehr gefreut. Das gegenseitige Angefetze vor den Leuten war nicht im Ernst gemeint. Das war so seine Art, mit seinem Sohn anzugeben. Mit 50 noch Regieassistenz zu machen, ist ein schlechter Witz. Er war ein Klemmi und steckte voll von Aggressionen. Entweder schleimte er sich auf peinliche Weise ein, oder er fing mit den Leuten sofort Krach an. In der Nacht mit deinem Vater, was hast du da gemacht, nachdem wir uns vor dem Lokal getrennt hatten? Ich bin anschließend gleich in die Calle Escalinato, um die Band zu treffen. Wir proben da in einer alten Lagerhalle. Aber an dem Abend wurde wieder nur gequatscht. Auch über Arakistan? Ich musste erstmal meinen Ärger über den Alten loswerden. Sie gingen ja in dem Moment runter aufs Klo und haben die Szene gar nicht mitbekommen. Wie er sich an den Chiqui Benegas ranschmeißen musste, das reichte mir. Und dann musste ich der Band natürlich erzählen, dass mein Alter da mit so einer Art galizischem Tony Romano aus Barcelona aufgetaucht sei. Was für ein Tony Romano? War eben auch so ein privater Schnüffler wie Sie. In den Romanen von Juan Madrid. Und genau vor einem solchen Typ muss sich mein Alter nun mit seinem Drehbuch über den Mord an den Basken aufspielen, das er mit sich rumschleppte. Darin fände man den Schlüssel zur Tat. Wie lange dauerte das mit der Band so insgesamt? Das ging so kleckerweise auseinander, zog sich hin. Als erster haute Madonna ab. Den Namen hat er, weil er auf Madonna total abgefahren ist. Das ist der Bruder von Cielo Estrella. Ja, und? Cielo spielte in einem Film von Arakistan mit. Oh ja, echt stark dieser Typ. Die 1000 Titten der Cielo Estrella. Ihr Gesicht bekam man gerade zweimal kurz zu sehen, aber fast die Hälfte des Films bestand aus ihren hübschen kleinen Titten. Am liebsten hätten wir den Film gleich noch einmal gesehen. Es war einfach super. Und Ihr Bruder, fand er das auch so witzig, dass seine Schwester auf diese Art vorgeführt wurde? Hat ihn das nicht gestört? Ach was, Madonna. Im Gegenteil, der fand das riesig. Es gab nur einen einzigen, dem die Geschichte stank. Der Allmächtigste. Der fand das alles ganz und gar nicht gut. Du meinst nicht den im Himmel? Nein. Der Stiefvater von Cielo und Madonna. Ein riesiger Schrank, deshalb nennen wir ihn so. Hat früher mal geboxt. Dabei haben die ihm so nach und nach die gesamte Visage in Stücke geschlagen. Sieht echt zum Fürchten aus. Aber ist absolut okay. Eine Seele von Kerl. Dann war er bei eurem Treffen neulich auch dabei. Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Er ist mit Madonna zusammen verschwunden. Was macht Madonna gewöhnlich um diese Zeit? Jetzt pennt er sicher. Draußen in San Cristóbal de Los Angeles. Bei seinen Alten. Die lebten da in einem Häuserblock aus Francos Zeiten. Der fiel total auseinander. Es war schon kriminell, wie lange die warteten, ehe was unternommen wurde. Und jetzt wird der alte Kasten abgerissen und dann soll das Ganze genauso, wie es war, wieder aufgebaut werden. Den Leuten haben sie in einem Park gleich gegenüber Baracken hingestellt. Da wohnen sie jetzt, bis der neue Kasten fertig ist. Die Leute finden es in ihren Baracken viel schöner, würden am liebsten da wohnen bleiben. Der Allmächtigste flippte fast aus vor Begeisterung. Das sei ja praktisch schon wie auf dem Land. Schaffte prompt ein paar Hühner und Tomatenpflanzen ran. Tja, dann wollen wir mal. Schönen Dank noch für die freundliche Auskunft. Hey, was ist mit Madonna los? Ich will mich mit ihm unterhalten. Da muss ich ja wohl ein paar Sachen zu viel erzählt haben. Nur einen Augenblick, ich komme mit. Es dauert 2 Minuten, dann bin ich bereit. Es dauerte tatsächlich nur 2 Minuten. Und vor Cavallo stand Graf Dracula. Anders geht es wohl gar nicht, wie? Genau. Ich versau mir doch nicht meine Hitparaden. Ihr Match gehört zum Beruf? Die Bäume des Parks hatten sich längst aufgegeben und unter bürokratischen Schutz gestellt das Recht auf ein langes, elendes Siechtum erworben. Madonna aus seinem festen Schlaf zu holen, dauerte seine Zeit und es dauerte noch genauso lange, bis er von seiner Matratze hochkam und die Tür zu seinem Rattenkäfig öffnete. Du hast wohl auch nicht mehr alle beieinander. Ein penetrantes Gemisch aus Achselschweiß und Kölnisch Wasser verschlug Cavallo den Atem. Was bringst du mir denn da für einen Typen angeschleppt? Das ist der Schnüffler aus Barcelona, von dem ich dir erzählt habe. Wie kannst du bloß auf die Idee kommen, mir einen Bullen anzuschleppen? Ich bin Privatdetektiv. Von mir aus auch ein getarnter Scheißhaufen. Also, Madonna. Raus, wir wollen allein sein. Madonna, wenn du mich brauchst, ruf mich. Hauptsache, der Scheißhaufen verduftet hier. Der Scheißhaufen dachte gar nicht daran zu verduften, sondern kam langsam mit der unerbittlichen Geduld einer Walze auf Madonna zu. Hey, Alter. Was ist denn in dich gefahren? Was hast du vor? Mach doch keinen Blödsinn, ja? Ein Schrei von mir und du hast die gesamte Siedlung auf dem Hals. Und du die Polizei im Haus. Ich hab doch gar nichts getan. Auf die Idee würde bei dir auch keiner kommen. Wo ist Cello? Abgehauen. Das tut sie immer, wenn immer was stinkt. Und wo ist dein Stiefvater? Auch abgehauen. Noch einer, dem was stinkt. Ja, anzunehmen. Pass mal auf, Madonna. Und lass dir mal in aller Ruhe etwas erklären. Ich habe noch nie mit der Polizei etwas am Hut gehabt. Und sie werden auch nie das Geringste von mir erfahren. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist die, ich arbeite für Honorar und mache meinen Job. Und der ist mir heilig. Dass ich mein Honorar haben will, verstehst du doch. Da bin ich eisern. Und habe überhaupt keine Lust, mehr Zeit zu verlieren. Also lässt du jetzt die Zicken und sagst, wo Cello und der Allmächtigste sind. Ich weiß nicht. Aber du weißt, warum sie weg sind. Bei Cello nicht. Danke. Mist, verdammt, jetzt halte ich endgültig die Schnauze. Du irrst dich. Da sind noch ein paar Kleinigkeiten zu klären. Die beiden. Der Allmächtigste und Cello? Wie fanden die beiden den Film von Arakistan, wo Cello die eine Rolle spielte? Cello? Weiß nicht, die hat sich nie dazu geäußert. Nun sag schon. Wie nahm es der Allmächtigste? Gar nicht gut. Und? Hat er was unternommen? Ach, wissen Sie, er ist ja wirklich ein lieber Mensch, aber manchmal hat er doch einen schweren Schatten. Geht zu diesem Arakistein und verlangt Genugtuung für die Verleumdung seiner Tochter als Hure. Der sagte bloß, er könne ihn mal und ließ ihn stehen. Und dann hat er ihn sich mal ganz kurz vorgenommen. Das haben Sie gesagt. Weiter. Beim Treffen der Band neulich kommt der Synanthropus mit der Geschichte von seinem Vater und dass er ein Drehbuch geschrieben habe, in dem man lesen könne, wie alles geschehen sei. In diesem Fall bist du mit dem Allmächtigsten zusammen hin und dann habt ihr ihn euch vorgenommen. Hey, bleiben wir doch mal ein bisschen auf dem Boden und gucken, was Sache ist, ja? Der Alte vom Synanthropus ist uns allen doch zur Genüge bekannt. Jeder von uns weiß, was von dessen Wichtigtuerei zu halten ist. Und nun nennen Sie mir auch nur einen, der irgendetwas von dem ernst nehmen würde, was der sich über die Sache aus den Fingern saugt. Der das ernst nehmen könnte. Ja, wer zum Teufel? Der Allmächtigste, der könnte das. Der Allmächtigste? Wo ist der? Ich weiß es nicht. Cavallo wusste, dass Madonna seinen Stiefvater nie verraten würde und sich lieber totschlagen ließe. Cavallo wusste aber auch, dass es nur einen Ort gab, wo der Allmächtigste sein konnte. Wo sonst als in der Lagerhalle der Calle Escalinata, wo das Equipment der Band stand, auf das er aufzupassen hatte. Die Calle Escalinata lag um 9 Uhr morgens mitten im Zentrum von Madrid, keine 5 Minuten von der Plaza de Opera entfernt, lautlos und ausgestorben da, wie auf einem anderen Stern. Die Fabrik mit ihrem großen Hof und auf der anderen Seite der Lagerhalle waren gar nicht zu verfehlen. Ich komme von Madonna. Hören Sie, wir haben Cello gefunden. Ich bin ein Freund vom Synanthropus. Das Tor wurde ein kleines Stück aufgeschoben und vor Cavallo öffnete sich ein schmales, leeres Rechteck. Ich komme von San Cristobal. In der totalen Finsternis des Ortes spürte er die angespannte Gegenwart des anderen. Ich habe mit Madonna geredet. Wo ist Cello? Können wir Licht anmachen? Wir brauchen kein Licht. Ohne Licht kann ich nicht sprechen. Tastend folgte Cavallo dem anderen in die Dunkelheit. Das Licht einer Deckenlampe leuchtete auf und warf einen schwachen Schein. Die dunkle Gestalt eines massigen Mannes wurde in ihren Umrissen erkennbar. Gewaltige Arme hingen von den Schultern herab, aber das Gesicht blieb im Dunkeln. Wo ist Cello? Sie hat sich versteckt. Warum? Sie hat Angst. Warum hat mein kleines Mädchen Angst? Dass ihr die Polizei die Sache mit Erke Stein anhängt. Sie war schon vorher weg. Vorher? Bevor man diesen alten Bock totgeschlagen hat. Sie hat aber Angst. Cabello versuchte, sich mit dem Raum vertraut zu machen, ohne richtig sehen zu können. Er entdeckte das Equipment der Band und dahinter in einer Ecke ein Lager. Schlafen Sie hier? Ich passe hier auf. Gehen Sie nie nach San Cristobal? Manchmal. Wo ist die Mappe? Welche Mappe? Die von Sant'Idrian, vom Vater vom Sinanthropus. Der Allmächtigste ging zu dem Lager in der Ecke und holte unter einer Matratze die Mappe hervor. Ich habe sie gefunden. Wie gut, dass Sie es waren. Haben Sie das gelesen? Zur Hälfte. Können Sie lesen? Ich komme ganz gut damit zurecht. Wenn ich zu viel lese, wird mir ganz flau. Wollen Sie es vorgelesen haben? Es sind nur Lügen. Das weiß ich. Wer das geschrieben hat, hat nie auch nur die halbe Wahrheit gesagt. Nicht einmal die halbe. Aber man sollte sich doch die Mühe machen, es zu lesen. Nichts als Lüge. Klar. Deswegen glauben wir auch kein Wort. Glauben wir auch kein Wort. Sant'Idrian hatte auch nicht die geringste Ahnung gehabt. Das Drehbuch entwickelte die These, Araki Stein sei von einem Regieaspiranten umgebracht worden, der dem Verfasser des Drehbuchs nur allzu sehr glich und war mit Selbstmitleid überfrachtet. Ende. Das war's? Ja, das war's. Kein einziges Wort von mir? Nein. Auch von Celo nicht? Nein. Ich Unglücksmensch. So ein Pech. Der Junge hat nämlich behauptet, dass sein Vater alles wüsste. Und deshalb wollte ich von dem die Mappe, aber er wollte sie nicht rausrücken. Da habe ich ihm einen bösen Schlag ins Genick gegeben. Wie früher bei den Kaninchen. Wie bei dem anderen auch. Ein Schlag, der sitzt. Zack und aus. Sie haben mir noch nicht gesagt, wo meine Celo ist. Ich habe ihr nämlich etwas gekauft, damit sie ihren Kummer vergisst. Der Allmächtigste ging zu seinem Lager und kam mit einer billigen Handtasche zurück. Ich will, dass sie wieder froh ist, wie früher. Dieser Mistkerl hat unser ganzes Glück zerstört. Sie ist umgekommen vor Schande, als sie sich damals im Fernsehen sah. Sie ist nie wieder mein kleines Mädchen gewesen wie vorher. Wir haben früher einmal die Tasche in einem Schaufenster gesehen und sie hat Celo sehr gefallen. Die Tasche wird ihr bestimmt gefallen. Wo ist denn meine Celo? Ich will ihr schnell die Tasche bringen. Das mit den Pfeilchen verstehe ich nicht. Warum haben Sie ihm den Strauß reingesteckt? Ich habe sie gekauft. Aber warum Sie ihn in den Hosenschlitz stecken? Celo mochte das Lied so gern, das mit den Pfeilchen. Sie konnte es so schön singen, wenn sie abwusch. Wo ist mein kleines Mädchen? Sagen Sie es mir. Da ist der Geier. Der Sinanthropus und Madonna erschienen plötzlich auf der Szene und schnitten Cavallo den Fluchtweg ab. Hab's mir doch gedacht, dass er sich hier rumtreibt. Vielen Dank nochmal für eure Information, Jungs. Wir hatten eine sehr interessante Unterhaltung miteinander. Dein Freund ist ein guter Mann, Sinanthropus. Die Pranke des Allmächtigsten zeigte auf den Stuhl mit der Mappe. Kein Wort über mich oder Celo. Beim Anblick der Mappe begann es dem Sinanthropus zu dämmern, was geschehen war, was geschah und was noch geschehen würde. Nein, scheiße, scheiße, scheiße! Was hast du bloß angerichtet, du hirnloser Idiot? Cavallo nutzte den Moment der Bestürzung zu einem diskreten und zügigen Abgang und hielt auf der Straße schon ein Taxi an, als seine Abwesenheit bemerkt wurde. Wo ist meine Celo? Ins Palace und schnell, bitte. Drehen Sie das Radio mal lauter. Ihren Abschluss gefunden mit dem Ergebnis, dass Generaldirektor Villarino heute von seinem Posten entbunden worden ist. Fahren Sie sofort nach Prat del Rey. Das Gebäude war immer noch dasselbe und auch sonst war in Prat del Rey keine Veränderung zu bemerken. Nur beim Büro von Villarino standen die Türen offen und keiner verwehrte den Eintritt mehr. Villarino hatte an einem Fenster Posten bezogen und starrte hinaus. Rom bezahlt nicht für treue Dienste. Ach, du bist es, Pepe. Was sind das für Zeiten? Villarino umarmte Carvalho männlich, das heißt kurz, energisch und voller Bedeutung. Danke, dass du kommst, um dich zu verabschieden. Tja, in solchen Situationen erweist sich, wer ein Freund ist. Ist noch was? Der Mord an Arakistrain. Ah, ja, stimmt, richtig. Hast du etwas Licht in die Sache bringen können? Ich habe den Mörder gefunden. Ja, ich will es nicht wissen, sag es meinem Nachfolger, ja? Ich kann dir in 2 Minuten alles erklären. Also am besten schreibst du einen Bericht und gibst ihn Cifuentes. Sic transit gloria mundi. Und was ist mit meinem Honorar? Honorar? Wie wahr? Da musst du dich aber ranhalten. Schnellstens zu Cifuentes. Cifuentes hatte großes Verständnis für Carvalhos Eile und sorgte dafür, dass auf schnellstem Weg die erforderlichen Papiere mit den notwendigen Unterschriften vorhanden waren. Villarino meinte, ich solle einen Bericht schreiben. Warum nicht? Aber reißen sich dabei kein Bein aus. Möchten Sie nicht wissen, wer Arakistain umgebracht hat? Ehrlich gesagt, es hat mich nie interessiert. Es war Villarino, der hartnäckig darauf bestand. Carvalho wollte nur noch schnellstens weg aus dieser Stadt. Aber er entschloss sich, bei Sanchez Bolin wenigstens noch einen kleinen Abschiedsbesuch zu machen. Sie arbeiten heute nicht an einem Oreiller? Ich nehme an, ich kann es jetzt. Und den Yorkshire-Pudding habe ich auf den Herbst verschoben. Zwischen 2 Ungeheuern dieser Art gestatte ich mir eine Pause mit einfacheren Zubereitungen. Heute gibt es Rotbarbenfilets mit Rindermark. Nach Art des großen Jean Trois Gros. Ich habe den Fall gelöst und den Mörder gefunden. Aha. Ich wollte Ihnen nur noch auf Wiedersehen sagen, bevor ich Madrid verlasse. Wollen Sie nicht zum Essen bleiben? Ich habe 4 Nächte kein Bett gesehen. Es treibt mich auf dem schnellsten Weg nach Hause. Das ist verständlich. Interessiert es Sie nicht, wer der Mörder von Arakistain war? Wenn mich etwas schon in meinen Romanen nicht interessiert, wie sollte es mich dann im realen Leben interessieren können? Sie hörten Mord in Prado del Rey, Hörspiel nach der gleichnamigen Erzählung von Manuel Vázquez Montalbán aus dem Spanischen von Bernhard Straub. Erzähler Matthias Ponier, Carvalho Joachim Notke, Villarino Alf Marhorn, Cifuentes Peter Lieck, Santidrian Charles Wirz, Inma Marianne Lochert, Sanchez Bolin Heinz Meyer, Inspektor Peter Gabaida, Dracula Tobias Lelle, Allmächtigster Michael Habeck, Madonna Markus Hoffmann und Patrick Blank, Hans-Edgar Stecher, Jochen Stern und Bert Wesselmann.